ist der Deutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Kameraden und Kameradinnen, die ihr im ganzen Reich zum Gemeinschaftsempfang versammelt seid. Die Reichssendeleitung überträgt am Morgen des nationalen Feiertages des deutschen Volkes die große Jugendkundgebung aus dem Berliner Lustgarten. Es sprechen Reichsminister Dr. Goebbels und der Führer. Die Reden werden umrahmt von Chören der Berliner Hitlerjugend. Hat am 1. Mai zu Beginn der großen Feierlichkeiten das innerste Bedürfnis, sich zur Jugend als der Trägerin des Zukunftsgedankens unseres Volkes zu bekennen. Ihr habt das Ideal der Treue zu eurer Parole gemacht. Und die Kameradschaft ist eure vornehmste Tugend. Wenn ihr in den Staat hineinwachst, so werdet ihr dem Staat diese Tugenden verleihen und ihr werdet damit Deutschland dem Ziele näher rücken, das der Führer ihm gestellt hat, ein Land der Freiheit, der Ehre, der Treue und der Volksgemeinschaft zu werden. In diesem Sinne, meine Jungen und Mädels, steht ihr hier und wartet auf den Führer, der zu euch spricht. Um diese Minute verlässt er die Reichskanzlei und wir wollen ihm unsere Treue und unsere Anhänglichkeit entgegenrufen. So wie er zu uns kommt, so soll ihm unser alter Dank und treuer Gruß entgegenschallen. Adolf Hitler, der Führer des Volkes, Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Thank you. deutscher Jugend. Eine große Zeit ist es, die ihr erlebt, was Generationen oft nicht beschieden ist, wird euch zuteil. Dies alles, was wir heute erleben, ist kein Zufall, ist nicht ein Geschenk des Himmels, sondern das Ergebnis unermessliche Anstrengungen, dauernde Arbeit, größter Opfer. Dem heutigen deutschen Volk wurde es gegeben, eine Arbeit wohl für viele Jahrhunderte zusammengeballt in wenigen Jahren zu leisten. Und ihr und du, meine deutsche Jugend, ihr erlebt diese Arbeit an euch und an unserem Volk. Und diese Arbeit der deutschen Volkswerdung ist zugleich eure Aufgabe für die ganze deutsche Zukunft. Sie ist eure Pflicht. Als der große Kampf um das neue Deutschland begann, da habe ich mich bemüht, die deutsche Jugend den Parteien wegzunehmen, um sie Deutschland zu geben. Heute sollt ihr Deutschland allein gehören. So wie ihr aber Deutschland gehört, muss Deutschland auch stolz sein können auf euch. Jeder deutsche Knabe, jeder Junge, jedes Mädchen, sie müssen durchdrungen sein von dem heiligen Pflichtbewusstsein, Repräsentanten zu werden unseres Volkes. Das ist die Erwartung, die deutsche Gegenwart an euch als die Träger der deutschen Zukunft knüpft. Und dies ist auch die große Hoffnung, die ich heute vor euch hier ausspreche. Groß ist das Geschehen der Gegenwart. Es würde aber vergeblich sein, wenn ihr nicht eine dauerhafte deutsche Zukunft garantiert. Ihr seid ein Glied in der deutschen Schicksalskette. Sorgt dafür, dass es stark wird, auf das nicht an euch reißt das Leben unseres Volkes. Wir gehen einer starken Zeit entgegen. So wie der Wind heute um uns die Fahnen flattern lässt, so wird er vielleicht die nächsten Jahre um Deutschland Wolken und Gewitter aufziehen lassen. Es soll uns nichts bange machen können auf dieser Welt. Und ihr, meine deutsche Jugend, sollt erst recht ein Garant sein für die Sicherheit der Existenz und damit der Zukunft unseres deutschen Volkes. Wenn ich euch grüße, so grüße ich damit Deutschland, das Deutschland der Ehre und des Fleißes, der Arbeit und der Treue, das Deutschland des Friedens, aber auch der Tapferkeit. Deutschland, Sicherheit!